Was hat sich denn seit der Perestroika für die Frauen in der SU verändert? Изменилось ли что-то за время начала перестройки для женщин Советского Союза? Я думаю, что самое главное, что можно сказать об этом опросе, это то, что женские проблемы стали обсуждаться очень активно, очень массово и с новых нетрадиционных позиций. Ich glaube, das Wichtigste dabei ist, dass die Frauenprobleme zu diskutieren begann und von den neuen nicht traditionellen Ansätzen. In westlichen Zeitungen werden Sie als Feministin bezeichnet und ich wollte fragen, würden Sie sich selbst auch so bezeichnen oder ist das überhaupt möglich, als Frau sich in der Sowjetunion als Feministin zu bezeichnen? Я себя не боюсь называть феминисткой. Ich möchte mich selber nicht als eine Feministin bezeichnen. Правда, мне кажется, что все-таки у меня какой-то существует свой путь в этом решении. Я принимаю какие-то феминистские идеи, но... Obwohl ich einige feministische Ansichten akzeptiere und teile. Но я учитываю какие-то марксистские положения aber и, конечно, общие... Ich bin eigentlich auf den marxistischen Positionen aufgewachsen. И, конечно, какой-то такой общий культурный фон. Потом... Und auch die kulturelle, traditionelle Grundlage ist für mich auch wichtig. Я думаю, что очень трудно говорить о феминизме как об одном единственном направлении. Ich glaube, das ist sehr schwer, über den Feminismus als über eine einzige Möglichkeit der Frauenbewegung zu sprechen. Я думаю, что самое главное среди всех направлений феминизма это вот идея демистификации понятия пола. Ich glaube, dass die Hauptidee, die von Feministinnen ausgesprochen wurde, das ist die Idee der Entmystifizierung des Begriffes Geschlecht oder Gender. Mhm. Ja, Sie haben gerade gesagt, dass Sie mit einigen Ansätzen des Feminismus durchaus übereinstimmen. Welche sind denn das? Вы говорили, что вы разделяете некоторые положения феминистских теорий. Какие это, которые вы разделяете? Идея о патриархатности культуры традиционной. Идеи über die patriarchatische Kultur. Идея понятия пола как орудия власти. Идея des Anerkennens des Geschlechtes als eines Machtinstrumentes. И идею гуманизации, необходимости гуманизации отношений между мужчиной и женщиной, между личностью и обществом с позиции вот... ликвидации дискриминации по признаку пола. Und die Idee der Vermenschlichung der Gesellschaft, der Geschlechterbeziehungen und der Beziehungen zwischen der Gesellschaft und Persönlichkeit eben ausgehend von der Beseitigung aller Formen der Diskriminierung nach dem Geschlechtsprinzip. Но я не сторонник сегрегации по отношению к мужчинам, то есть Я не сторонник изоляции по отношению к мужчинам или, наоборот, каких-то враждебных действий по отношению к мужчинам. Я за сотрудничество с ними. Мне кажется, aber это возможно. Aber ich teile die Ideen der rechtsradikalen Feministinnen nicht, die also für die Isolierung von den Männern auftreten und was denn schon dann wohl? Für die Zusammenarbeit bin ich mit den Männern. Ich glaube, das ist möglich. Ich bin nicht für den Kampf gegen die Männer, sondern für die Zusammenarbeit mit ihnen. Gibt es in der Sowjetunion eine Frauenbewegung oder feministische Bewegung? Ist das Советском Союзе женское движение или феминистское движение? Женское движение, безусловно, есть, а то, что на Западе называется феминистским движением, мне кажется, нет в Союзе. Die Frauenbewegung gibt es in der Sowjetunion, aber das, was sie als feministische Bewegung bezeichnen im Westen, gibt es bei uns nicht. Правда, есть ученые, которые занимаются изучением феминизма как явления или разделяют те или иные положения феминизма. Es gibt aber Wissenschaftlerinnen, die also die Positionen der Feministinnen analysieren und die teilen oder nicht teilen. Welche Inhalte und welche Forderungen hat denn dann die sowjetische Frauenbewegung? Какое содержание требований, с которыми выступает женское движение в СССР? Дело в том, что проблемы, с которыми сейчас сталкиваются советские женщины, очень разноплановые. Die Probleme, die jetzt vor den Frauen stehen bei uns in der Sowjetunion, die sind vielschichtig und viel und mannigfaltig. Поэтому разные социальные группы или разные национальные женские организации могут понимать свои задачи по-разному. Und viele sozialen Gruppen können also ihre Aufgaben verschieden auffassen. То есть тут существует целое море идей за более справедливое представительство женщин в институтах власти. Es gibt hier ein sehr breites Feld von verschiedenen Ideen und Forderungen, zum Beispiel für eine gleichberechtigere Vertretung der Frauen in den politischen Machtorganen. За более справедливое распределение обязанностей в семье, за улучшение и изменение семейной ситуации. Für eine gleichberechtigtere Aufteilung der Familienpflichten, für eine Verbesserung des Familienklimas. Существуют идеи, лозунги борьбы за соблюдение действующих норм охраны труда и за улучшение системы охраны труда женщин. Für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der werktätigen Frauen, für die Einhaltung des Arbeitsschutzgesetzes gegenüber den Frauen. Существуют также группы, которые считают, что необходимо все-таки женщине больше внимания уделять семье, может быть, даже вернуться в семью. Es gibt aber Gruppen, die auch der Meinung sind, die Frau soll sich mehr der Familie widmen oder soll mehr Aufmerksamkeit der Familie schenken. Существуют группы, которые занимаются экологией. Es gibt Gruppen, die sich mit den Umweltproblemen beschäftigen. Или группы, которые участвуют в движении милосердия, то есть это помощь старикам, инвалидам, детям. Oder es gibt auch Gruppen, die als Schwerpunkt ihrer Tätigkeit das Erbarmen stellen, das heißt die Hilfe der älteren Leuten, also der Pflegebedürftigen, also den Kindern, also mit verschiedenen physischen und geistigen Behinderungen. Und auch den Waisenkindern in den Kinderheimen. Ja, aber das sind ja jetzt eigentlich alles Sachen, die traditionell immer schon in den Aufgabenbereich von Frauen gefallen sind und was sich letztendlich nachteilig für die Frauen ausgewirkt haben. Worin ist da jetzt ein fortschrittliches Moment? Das gibt es immer были в традиционных, так сказать, женском движении эти требования. В чем вы видите позитивность и новость? Дело в том, что у нас женское движение долгие годы отсутствовало или концентрировалось вокруг движения за мир. Die Frauenbewegung war bei uns eigentlich nicht vorhanden im Lande. Deswegen alle diese traditionellen Forderungen, wie Sie sagen, also die waren auch nicht vorhanden. Denn die Frauengruppen, die es bei uns gab, die hatten als Schwerpunkt Kampf um den Frieden oder um die friedliche Existenz. Oder zum Beispiel die Beteiligung an der gewerkschaftlichen Bewegung, sagen wir. Поэтому мне кажется, что уже в наличии вот такого разнообразного разных требований, касающихся женского движения и даже выходящих за рамки женских вопросов, то есть уже более широкий какой-то социальный фон проблем, более широкий набор социальных проблем, которые интересуют женщин, мне кажется, это очень позитивный момент. Deswegen meine ich, dass schon diesen breiten sozialen Spektrum der Probleme, die jetzt von den Frauen aufgeworfen werden, ist für unsere Verhältnisse positiv, denn früher also war das eben nicht möglich. И мне кажется, что любая форма женской активности для нас сейчас на данном этапе благо, может быть, через год. Jede Form der Frauenaktivität ist jetzt zurzeit bei uns positiv und wir müssen das unterstützen. Vielleicht ist es in der Zukunft anders, aber heutzutage ist das noch so. Ich möchte jetzt ein bisschen in die Geschichte zurückgehen und zwar wird hier bei uns, das heißt, das hat schon vor 20 Jahren halt angefangen, also mit der neuen Frauenbewegung in Westeuropa, dass die Schriften von Alexandra Kollontai zum Beispiel mit teilweise schon mit Begeisterung gelesen worden sind. Und Alexandra Kollontai hat ja auch gerade das Geschlechterverhältnis so in den Mittelpunkt ihrer Arbeiten gelegt und das Frauen, und sie hat ja auch versucht, ein neues Frauenbild, ein neues Frauenideal zu propagieren. Который с воодушевлением начал читать произведения Александры Калантай, в которой сформировал новый образ женщин, новые, так сказать, подходы к положению женщин и так далее. Und zwar ein Frauenideal, das weg von der Orientierung an Ehe, an Familie geht. Ein Frauenideal, das eben die ledige Frau, die alleinstehende Frau so in den Mittelpunkt gerückt hat. Und dass sich eben die Lebenspläne von Frauen eben nicht auf Ehe und Familie und auf den Mann hin konzentrieren. Они они, значит, она говорила о том, что против выступала ориентация женщин только на семью и на вот соединение. Да. Werden solche Ideen heute auch unter Frauen in der Sowjetunion diskutiert? Und wenn ja, wie? Oder wie? Oder was denken Sie davon? Эти идеи обсуждаются сейчас в Советском Союзе, так сказать, получают свое развитие какое-то, да. Читаются ли ее произведения, как вообще это все? К сожалению, у нас Калантай давно уже не пересдавалась, вернее, ее произведения, которые касаются женского вопроса. Ее политические речи, статьи пересдаются. Leider wurden bei uns die Werke von Kollontai bezüglich der Frauenprobleme und der Frauenfragen schon seit langem nicht veröffentlicht. Я вижу, так сказать, в этом непростое невнимание к ней, но сейчас возникает идеи, вот в Комитете советских женщин они высказываются о том, чтобы, конечно же, переиздать произведение Калантай. Но, на мой взгляд, там не все так однозначно. И мне хотелось бы, чтобы у нас по этим высказанным в ее произведениях идеям была открытая дискуссия. Ich glaube, das ist nicht nur eine einfache Unaufmerksamkeit ihr gegenüber, sondern es hat auch bestimmte andere Gründe. Aber ich bin zum Beispiel nicht mit allen ihren Ideen einverstanden. Und wenn sie jetzt veröffentlicht werden und solch eine Idee haben wir bei uns im Komitee, dann sollen wir diese Bücher auch mit bestimmten Kommentaren herausgeben oder wir müssen eine öffentliche Diskussion darüber entwickeln. Denn nicht alles in ihren Werken sei so ohne weiteres akzeptabel. Was ist nicht akzeptabel? Как вы думаете, что у нее противоречивое исполнение? Дело в том, что мне она претерпевала ее концепция, претерпевала эволюцию определенную. Wenn Sie ihre Werke gelesen haben, dann würden Sie bestimmt sehen, dass ihre Konzeptionen auch sich entwickelten, dass sie nicht immer eine und dieselbe Konzeption vertrat. И мне кажется, что вот та первоначальная идея о более активном участии женщин в производстве, она со временем выродилась в идею, которую можно сформулировать совмещение ролей. Ich glaube, ihre Idee über die Einbeziehung der Frau in den Arbeitsprozess, in den Produktionsprozess, transformierte sich mit Jahren in diese Idee über die Vereinigung der sozialen Rollen der Frau. Das совмещение женщины семейной и социальной производственной роли, так как она у нас представлена, это некоторый какой-то технический конструкт. Поскольку женщина и там воспринимается как некоторое пассивное существо, которое должно работать просто. Ich bin damit nicht einverstanden, dass diese Rollen ohne weiteres auf die Frau fixiert werden. Denn in diesem Falle gilt sie als eine passive Kraft, die in den beiden Fällen arbeiten muss. Хотя мне кажется очень ценным тот акцент, который она делала в своих работах на развитие личности женщины. Мне иногда даже кажется, что Калантай сама не до конца осознавала, что, так сказать, она имеет в виду, и как она пишет, это читается между строк. Aber besonders wichtig halte ich ihre Idee über die Entwicklung der Persönlichkeit. Ich meine sogar, dass sie selber noch nicht bis zu Ende, dass sie selber noch nicht bis zu Ende darüber klar war, was sie schreibt. Und das kann man zwischen den Zeilen lesen. И мне кажется, что Калантай была не права, когда высказывалась резко, категорически против так называемого буржуазного женского движения, и она породила, пожалуй, одна из немногих была родоначальником вот этой традиции противопоставления так называемого рабочего или марксистского женского движения и буржуазного женского движения. Und ich glaube, sie war nicht Sie hatte nicht recht, indem sie die bürgerliche Frauenbewegung von der Arbeiterbewegung der Frauen geteilt hat. Denn sie war eigentlich eine von denjenigen Frauen, die eben diese Spaltung durchgesetzt hat, von der bürgerlichen Frauenbewegung und der Frauenbewegung der Arbeiterinnen. Ich möchte jetzt auf einen Punkt eingehen, der bei uns in der Frauenbewegung mit ein zentraler Punkt ist, und zwar ist das der Paragraph 218, die Sache mit der Abtreibung. Bei uns in der Bundesrepublik wird das Recht auf Abtreibung zunehmend beschnitten, und von der Sowjetunion weiß ich, dass es da eben ganz selbstverständlich ist, und ich habe aber auch gelesen, dass dass da für viele Frauen ganz normal ist, mehrere Abtreibungen halt zu haben. Und da wollte ich fragen, ob unter Frauen in der Sowjetunion nicht auch so darüber diskutiert wird oder gefordert wird, dass es zum Beispiel einfacher ist, an Verhütungsmöglichkeiten ranzukommen. Есть ли какие-то дискуссии среди женщин о том, что, скажем, лучше бы принять таблетку, чем делать многоаборт? Ну, разумеется, конечно, мы уже давно пришли к такому убеждению, что лучше не доводить дело до аборта и лучше иметь большой набор качественных контрацептивов. Wir sind schon seit langem der Meinung, dass wir eine bessere Auswahl von den Verhütungsmitteln haben sollen. Und die Frauen sprechen sehr oft darüber und sehr oft wird darüber auch, sehr offen wird auch darüber diskutiert. Эта проблема у нас сейчас не только обсуждается женской общественностью, но и, так сказать, на уровне всего общества, и даже предпринимаются какие-то усилия со стороны там, Минздрава СССР и так далее, для того, чтобы все-таки обеспечить нас всех качественными, надежными контрацептивами. Nur von der Frauenbewegung, sondern auf Initiative eben der Frauenbewegung wird jetzt von dem Gesundheitsministerium und anderen entsprechenden Institutionen, die verantwortlichen Institutionen, wird also diese Frage aufgeworfen, denn die Frauen verlangen also nach mehr Mitteln, Verhütungsmitteln. Хотя мне кажется, что, конечно же, аборт как конечное, так сказать, последнее средство все-таки должен Obwohl ich der Meinung bin, dass die Abtreibung als letztes Mittel sozusagen erlaubt werden muss. Ja, also darüber gibt es keinen Zweifel. Dann wollte ich als letzte Frage noch stellen, was halten Sie denn von der Theorie, die eben vom westlichen Feminismus erarbeitet worden ist oder propagiert wird, dass das Patriarchat das zentrale Herrschaftsverhältnis ist und eben nicht der Hauptwiderspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital. Что вы думаете на последний вопрос что говорят феминистки западные, что патриархат это, так сказать, основная проблема, которая существует в обществе, а не различие между трудом и капиталом. Основное противоречие. Патриархат. Нет, я думаю, что это все-таки не основное противоречие, поскольку оно это противоречие патриархатное. Вернее, патриархат и противоречие между мужчинами и женщинами, они являются производным от коренного противоречия между, ну, можно сказать, трудом и капиталом. А я бы это сказала по-другому, между. Ich bin nicht der Meinung, dass es der Hauptwiderspruch ist in der Gesellschaft, sondern ich bin der Meinung, das sei ein aus dem Grundwiderspruch herausgewachsene Folge. Und der Grundwiderspruch könnte ich formulieren, wahrscheinlich kann man das auch sagen, zwischen Lohn und Kapital, aber meiner Meinung nach zwischen der Struktur der Produktion, der Struktur der Reproduktion. Vielleicht auch besser gesagt zwischen dem Kapital und dem Menschen. Aber Patriarchat gab es auch schon vor kapitalistischen Systemen. Kapitalistisches System. Da, ich tue. Он был во все времена, в прошлые времена, но вместе с тем в прошлые времена существовали, существуют отдельные общества, в которых не было патриархата. Aber in den damaligen Zeit gab es auch Gesellschaftsformationen, wo es kein Patriarchat gab. Это отдельные племена, в частности, einige Stämme. Это самая знаменитая американка. Антрополог, забыл, изучавшая три американских племени, Маргарет Мид, определила, что существует, скажем, непатриархатное общество, общество с доминированием женщин. Zum Beispiel die bekannte amerikanische Feministin Margaret Mead, sie hat doch diese Gesellschaftsformen analysiert, also anhand am Beispiel von Amerika. Und sie hat geschrieben, dass es auch solche Gesellschaftsformationen oder Gruppen in der Gesellschaft war, wo auch die Frauenpatriarchat vorhanden war. also wo Frauen an der Spitze standen. Matriarchat, ja. Ja, мне кажется, что сама идея доминирования одного пола над другим это гибельное дело, неважно, мы подчиняемся мужчинам или мужчины будут подчиняться ich нам. Glaube, я против любого насилия подчинения. Die Idee allein, also dass ein Geschlecht dominierend sein könnte in der Gesellschaft, das ist eine falsche Idee, denn ich bin der Meinung, dass kein Geschlecht, also die dass kein Geschlecht das Recht hat, ein anderes Geschlecht zu diskriminieren. Das heißt, die Frauen oder die Männer, ist egal. Может быть, этот вопрос нуждается в более тщательном изучении, обмене мнениями. Я сейчас уже aber vielleicht, also, antworte ich sehr kurz darauf, aber vielleicht muss man das viel näher betrachten.